Sektor-Events. In Ahaus im Next gibt's genau eine Minute nach Mitternacht die Happy Next Year Party. Da feiert ihr auf drei Floors. In Wuppertal im Bhutan gibt's Techno. 20 Uhr geht's da schon los. In Siegen im Meier übernehmen die Macher vom Villa Watz Elektro Open Air Festival. Ab 12:30 gibt's da Techno und Elektro in Siegen im Meier. Und in Köln im Helios gibt's House, Indie und Elektro Swing. Da geht's los um 23 Uhr. Sektor Events in 1 Live. Und alles nochmal zum Nachlesen gibt es jetzt schon im Netz auf 1live.de. Und auch wenn es jetzt schwerfällt, steigt langsam aus dem Bett. Mit dem rechten Bein, dann mit dem linken, marschiert Richtung Küche, schmeißt die Kaffeemaschine an. Und jetzt kommt er, der rettende Cappuccino-Rella. Live mit Philipp Isterewitsch. I come back to the places where we found us. Ah. We're somewhere in a place between love and lust.

Timberlake und Can't Stop the Feeling hört sich hier am Ende immer nach Pool-Animation an, oder? Und alle, up and down, up and down. Das ist 1 Live am 31.12. Guten Morgen. Wer von euch seiner Wetter-App auch nicht glaubt? Ich glaube meiner nämlich nicht. Die zeigt immer was anderes an. Für euch alle gibt es eine Lösung. Glauben wir einfach 1 Live-Wetterfrau Claudia Seibert. Claudia, sehen wir heute Nacht die Raketen und die Sterne oder sieht es eher bewölkt aus? Was macht der Regen? Wir wollen alles wissen für die Silvesterplanung. Ja, heute Nacht wird der Regen langsam aufhören. Also es gibt auch ein paar Auflockerungen, sodass du die Raketen gut sehen kannst, Philipp. Und es sind wirklich nur noch einzelne Schauer dann unterwegs. Die Temperaturen dazu sind richtig mild. Eine dicke Jacke brauchst du nicht. So um die zwischen 8 und 10 Grad liegen die Temperaturen. Allerdings auf den Wind solltest du aufpassen. Zum Teil sind Sturmböen mit dabei. Also immer mal so eine Böe abpassen, damit die Rakete wirklich nicht beim Nachbarn im Haus landet. Es ist ja jetzt auch schon sehr, sehr windig. Ganz kurz noch, wie zeigt sich das neue Jahr in den ersten Zügen wettermäßig? Ja, es geht erstmal mild weiter, also vom Winter ist erstmal keine Spur. Morgen am Neujahrstag gibt es sogar ein bisschen Sonnenschein, nur einzelne Schauer, also kann man gut mal rausgehen. Frische Luft tanken tut ja ganz gut nach so einer durchzechten Nacht. Temperaturen, ja, so 7 bis 10 Grad, also es geht erstmal mild weiter. Ja, Gott sei Dank, dann können ja die ersten Experten wieder die Hosen hochkrempeln, damit man die Fußknöchel auch wieder sehen kann. Ich habe es ja schon wieder vermisst die letzten Tage, nicht. Das war 1 Live Wetterfrau Claudia Seibert und hier kommt Camila Cabello. Traffic jam, man. How quick you pay that girl like Uncle Sam? Here you go, ayy. Bake it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. Ring bell. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Baby.

1 Live. Of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Sehr gute Typen, finde ich, aus Ohio, weil echte Typen, echte Personalities, ich kaufe denen das ab, was sie da singen. Das war Ride von den 21 Pilots. Als sie angefangen haben, haben sie manchmal in kleinen Garagen gespielt, teilweise nur für Nachbarn und für Freunde. Und jetzt sind sie in richtig fetten Hallen unterwegs. Eins live. Rock you, baby! Hey. Jahres-O-Ton-Charts. Hallo! Hier in dieser Show schaffen wir noch die Plätze 10 und 9. Platz. Mit der NDR Nord Story haben wir uns im November auf große Hafenrundfahrt in Hamburg gemacht. Aber bei der Einfahrt in eine Schleuse ist das Augenmaß des ambitionierten Nachwuchsschiffsführers leider irgendwie an Land geblieben. Ich bin Mats, Ihr Schiffsführer. Heute haben wir noch einen Azubi dabei. Der fährt hier, das ist Lukas, drittes Lehrjahr. Gucken Sie gleich mal raus. Wie gesagt, die Brücke ist echt schmal. Lukas, der macht das immer ganz gewitzt. Der macht immer die Augen zu und fährt hier nach Gehör. Die Rathausschleuse ist die erste von zwei Schleusen in die Elbe. Was machst du denn? Platz 9. Anfang Februar, passend zum Karneval, hat euch ein Ton aus Vox, die Shopping Queen, begeistert. Das ist bestimmt ein Kostüm für Kleopatra, nehme ich an. Können wir mal, wo sind denn die anderen? Ey Mädels, guck mal, wir haben hier Kostüme gefunden. Oh wow, aber das ist schon geil. Wer ist das denn hier, Superman? Nee, das ist Rondöschen. Was ist denn Rondöschen? Was ist denn Rondöschen? Rondöschen, Anne und die sieben Zwerge waren. Jahres-O-Ton-Charts. Langweilt mich, langweilt mich. In 1 Live.

say, I know I could never face someone that could sound like you. Wir schauen heute nochmal zurück auf die besten und coolsten Studiobesuche im 1 Live Haus dieses Jahr und da gehört die folgende Lady natürlich auch mit dazu. When did it get so heavy? Das ist Heavy von Anne-Marie und die packen wir mit rein. 1 Live Sternstunden. Abteilung besondere Momente. Anne-Marie, sie ist die Stimme von auch Hits wie Heavy, Rockabye, Alarm und Ciao Adios. Und in den meisten Songs geht es tatsächlich um ihre Ex-Freunde. Alarm was about finding out that he was cheating on me and wondering whether to make it work. In Alarm ging es darum, dass er mich betrogen hat und trotzdem versuchst du die Beziehung zu retten, bis du halt irgendwann einsiehst, dass das Vertrauen weg ist. Trotzdem ist es so schwer, Schluss zu machen. Mit Ciao Adios wollte ich anderen Menschen helfen, die in so einer Situation sind. Manchmal muss man sich einfach verabschieden. Das finde ich aber wirklich eine starke Leistung auch. Also wenn mich jemand betrügen würde, dann ist die Kiste sofort beendet. Also das ist doch ganz klar. Ich bewundere immer die Leute, die dann trotzdem ganz, ganz fest daran glauben und sagen, ja gut, dann verzeihe ich ihr mal oder ihm mal, dann versuchen wir es nochmal. Könnte ich nicht. Ich finde das auch ganz wichtig, was Anne-Marie hier sagt. Sie hat völlig recht, immer einen Schlussstrich ziehen. Es geht leider nie gut aus, wenn man mit der Ex noch irgendwas startet oder noch großartig befreundet bleibt oder so. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Hier also nochmal für euch eine Sternstunde mit Anne-Marie, bevor wir jetzt irgendwie zum Dr. Sommer-Team hier mutieren. Das ist Alarm, eingesungen im 1 Live-Haus für euch. Eine sehr schöne akustische Session von Anne-Marie. Eine 1 Live-Sternstunde. You're laying with me, you're shutting down. I smell her on you, I'm focusing now. I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here in our bed, yeah. Your phone is buzzing, so pick it up. I know she calling, so what the f***? I should've known a cheat stays a cheater. See, here we are, and there goes the alarm. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. And now we got that itch, yeah, karma's gonna get you. Same way that they come, that's where they go. Now we got that itch, yeah, rewinding the picture. There goes the alarm and the sirens go. I saw it coming, I let it go. My girls are telling me I told you so. But I was so intrigued by your style, boy. I always been a sucker for a wild boy. I'm better than this, I know my worth. I might be getting what I deserve. But I ain't sticking around for the rerun. What's done is done. And there goes the alarm. Somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. And now we got that itch, yeah, karma's gonna get ya. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah,

Realize that there ain't no harm in planting soul and a little farming. I did do some soul farming. There's a soul. Gleich nochmal die 1Live-Infos für euch an. Um 9 davor Marshmallow und Khaled mit Silence und dann kommt Freddy Schürheck. Ja, und wirft mit Luftschlagen. Warte, ich hab dir einen mitgebracht. Ich muss jetzt die nur noch rauspusten. Ja. Oh. Es klappt. Jetzt halt gut, dass wir Radio machen. Das sieht ja sehr schön aus. Ich bin schon so richtig in Silvester-Party-Stimmung. Ich mag das ich ja gar nicht. Ja. Ich entscheide das alles. Ich entscheide das spontan heute Abend. Wie sieht's bei dir aus? Was machst du gleich in der Show? Ich liebe Silvester. Ja. Deswegen machen wir schon quasi die Warm-Up-Party für die Warm-Up-Silvester-Party. Und wir gucken zurück aufs Promi-Jahr 2017. Ist ja viel passiert. Ich habe extra viele Luftschlangen für Katie und alle dabei. Sind super. Es sieht toll aus hier im Studio. Guten Rutsch von mir. Macht's gut. Viel Spaß mit Freddy. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been lying. And I never had someone to come on. Oh, nah. I'm so used to shit. But I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for so long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been silent for so long. For favors, my whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for so long. I found peace in your bodies. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for so long. 1 Live. Infos. Mit Bastian Rudde um 9 Uhr.